Die Geschichte verbreitete sich rasant, und sowohl das Motiv des heimtückischen Giftverabreichers als auch das Gerücht einer länderübergreifenden Verschwörung finden sich noch in antisemitischer Propaganda und etlichen Verschwörungsideologien. Nicht zuletzt ein gewisser Martin Luther trug mit seinen Schriften unter anderem seiner 1543 veröffentlichten Abhandlung von den Juden und ihren Lügen neben anderen Antisemitismen auch zur Verbreitung des Stereotyps vom profitgierigen Juden bei. Wenn ein Dieb 10 Gulden stiehlt, so muss er hängen. Raubt er auf der Straße, so ist der Kopf verloren. Aber ein Jude, wenn er 10 Tonnen Goldes stiehlt und raubt durch seinen Wucher, so ist er lieber denn Gott selbst. Der Wendepunkt schien, wie bei anderen menschenfeindlichen Narrativen in der Aufklärung, erreicht worden zu sein. Doch der Antijudaismus wurde danach nicht abgeschafft, sondern nur durch neue Themen ergänzt. Nation und Rasse, später angebliche Kapitalismuskritik, welche das antisemitische Vorurteil der Profitgier weiterdrehte. Die erfundenen Protokolle der Weisen von Zion und die darin behauptete Weltverschwörung fügten den mittelalterlichen Schauermärchen zur Antagonisierung der Juden nun weitere moderne Lügen hinzu. Schließlich mündeten die Fiktion der Menschenrassen und die antijudaistischen Narrative in ein letztes Extrem – den zur industriellen Tötungsideologie gesteigerten Antisemitismus des Nationalsozialismus. Und damit sind wir beim letzten, vielleicht gefährlichsten Märchen für Erwachsene angelangt. 7. Vordringen zur tiefsten Höhle. Die ewige Verführung von rechts. Kommt und erfindet sie euch. Die 300 Krieger standen Seite an Seite, die Speere und Schilde gezückt, wie ein menschliches Bollwerk gegen die heranrückenden Horden der feindlichen Armee. Die Engstelle, den einzigen Zugang zu ihrem Stadtstaat und damit zum ganzen Land zu verteidigen bis zum letzten Mann, war ihre heilige Aufgabe. Würden sie fallen, würde ihre Heimat erobert und würden ihre Frauen und Kinder versklavt werden von einem androgynen Zwitterwesen namens Xerxes, dem persischen König, der schon die halbe barbarische Welt unterworfen hatte und nun nichts anderes wollte, als auch die 300 und alle, die sie beschützten, abzuschlachten oder für immer zu unterjochen. Und so hielten sie stand, die härtesten, mutigsten, kriegerischsten Krieger, die die Welt je gesehen hatte, ließen Schwerthiebe und Pfeilhagel an sich abprallen und nahmen den Angreifern erst ihre Überheblichkeit, dann ihre Überlegenheit und schließlich fast ihren Mut. Sie wären am Ende wohl tatsächlich als Sieger aus der Schlacht hervorgegangen, wenn nicht einer der ihren, ein degenerierter Krüppel, sie gegen das Versprechen von Kriegerehre und Mätressenliebe verraten, dem Feind einen geheimen Pfad hinter ihre Linien gezeigt und so die 300 dem Untergang geweiht hätte. Was für eine Heldengeschichte! Nur ist diese Sage von den unbeugsamen Spartanern, die Griechenland und damit die europäische Zivilisation gegen die musulmanischen Barbaren verteidigten, von vorne bis hinten erfunden. Eine rassistische Legende, nachgebetet von vermutlich etwas weniger muskelbepackten Möchtegern-Spartanern in Online-Foren, in denen sie ihre rassistischen Gewaltfantasien mit antiker Bildungshuberei aufwerten. Die legendären 300 hat es nie gegeben, nicht einmal das Sparta seiner Zeit war besonders unbeugsam gegenüber Xerxes, der tatsächlich Griechenland erobern wollte, aber sehr viel leichteres Spiel hatte, indem er die zerstrittenen, gierigen griechischen Stadtstaaten einfach nach und nach kaufte und gegeneinander ausspielte. Bei der besagten Schlacht an den Thermopylen um 480 vor Christus konnten laut Geschichtsschreiber Herodot, jedenfalls die weit zahlreicheren, aber beileibe nicht so mythisch übermächtigen Perser, den Durchbruch schnell erzwingen und die griechischen Kräfte aufreiben. Ob die Spartaner dabei eine besonders heldenhafte Rolle spielten, ist nicht überliefert, aber generell eher unwahrscheinlich. Im antiken Griechenland galten sie wegen regelmäßig verlorener Schlachten nicht als besonders fähige Krieger. Den Peloponnesischen Krieg mit Athen gewann man 404 vor Christus nur mit Hilfe ausgerechnet persischen Goldes. Und entgegen dem heute oft nachgeplapperten angeblichen Wahlspruch Molon Labe, komm und hol sie dir, also die Waffen, die man lieber mit in den Tod nahm, als sich zu ergeben, ergaben sich die Spartaner regelmäßig. Sie waren genauso dekadent, fehlerhaft, opportunistisch und als Militärmacht schließlich dem Untergang geweiht wie die anderen Stadtstaaten ihrer Zeit. Vermutlich würde niemand mehr heute von Sparta reden, geschweige denn es als Vorbild eines Kriegerstaates im Kulturkampf gegen die große Umvolkung oder sonstige Horrorszenarien verherrlichen, hätte nicht Frank Miller im Jahr 1998 mit dem Comic 300 diese fast schon lächerlich überzeichnete Heldengeschichte erfunden. 2006 wurde sie mit Jared Butler als König Leonidas in der Hauptrolle von Hollywood noch einmal in den Rang einer mehr oder weniger glaubhaften Fabel aufgewertet, zumindest was ihre kulturchauvinistische Botschaft betrifft. Die geschichtliche Wahrheit ist sehr viel irdisch-menschlicher. Es wirkt geradezu lächerlich, dass ausgerechnet dieser Staat Sparta, wo man der Homosexualität frönte und die einzige Schlacht gegen Xerxes verlor, zum ideologischen Sehnsuchtsort homophober und islamophober Maulhelden avancierte. Wieso aber gelten die Spartaner in neurechten Kreisen als Idole? Wieso zieren sie Filmplakate und Buchcover? Wieso trägt die neurechte identitäre Bewegung das spartanische Wappen? Ein gelbes Lambda in einem Kreis auf schwarzem Grund. Mit dem Semiotiker Roland Barthes gesprochen, lautet die Antwort, weil der Mythos Geschichte zur Natur verwandeln kann.